Dr. Ohl, Rainer und das Frühstück, vom 10. Oktober 2018. Jeden Monat dasselbe. Wenn der nächste erst näher rückt, gehen unserem selbsterklärten YouTube-Subbuster die Kohlen aus. Die auf YouNow erbettelten Bahne werden aber immer erst in der ersten Woche des nächsten Monats aufs PayPal-Konto überwiesen. Also hockt der dicke, fette Pfannkuchen für 5-6 Tage auf dem Trockenen. Jeden Monat neu. Und zwar völlig ungeachtet der Summe, die er am Monatsanfang überwiesen bekommt. Ist das ein wenig mehr als sonst? Nu, beginnt der Monat halt mit völlig haltloser Geldverschwendung. Früher, als er sein Girokonto noch nutzen konnte und seine Beine, waren dann Impulskäufe bei der Rewe angesagt. Kinder-DVDs, Flasche Met oder gleich Schnaus. So rotz halt. Heute kommt er nicht mehr zur Rewe, es sei denn, jemand kutschiert ihn hin. Und dafür müsste er zumindest mal duschen vorher. Also muss Amazon herhalten, egal, Bastcho, da gibt es ja schließlich alle nur erdenklichen Blödsinn, für den der Warenbettler sein unverdientes Geld zum Fenster rauswerfen kann. So kommt es dann, wie es kommen muss und Ende September darf der Suppengmobomis gelaunt, weil mit knurrendem Magen und ohne Kippne vor der offenbar auch schon wieder gedrosselten Internetleitung hocken und mit seinem Schicksal hadern. Wenn in dieser kritischen Zeit dann noch nächtlicher Besuch vorbeischaut, stehen die Chancen sehr gut, dass der unbesiegte Schanzenlord mal wieder von der Neidwut gebeutelt und unter markerschütterndem Gebrüll dem Druck nicht standhält. Dann wird wieder aus den Augen geschwitzt wie ein kleines, hässliches Mädchen. Hat ja auch diesmal prima geklappt. Als der Augenschweiß dann versiegt war, reifte in Wurstwubis Spatzenhörn der Wunsch, die eigene Wertigkeit und kulturelle Beschlagenheit herauszustellen und er rang sich einen Blog-Eintrag ab, der seine kulturelle Versiertheit herauskehren sollte. Das hat auch diesmal nicht so prima geklappt. Na so eine Überraschung. Besonders nichtswürdig und verachtenswert war natürlich das sarkasbare Zitat, an dem aber auch alles nicht noch misslungener hätte sein können, wenn man's versucht hätte. Quellenangabe, Wortlaut und semantischer Zusammenhang, natürlich wieder alles falsch. Aber jetzt ist die Krise glücklich ausgestanden, die Sonne scheint und auf dem Online-Konto sind endlich wieder Kohlen. Außerdem hat offenbar irgendein barmherziger Nachbar eine Tüte Backwaren vom Vortag vor das Schandcenter gelegt, dieses kaputtgesoffene Protestantenpack. Möge der Herr sie alle mit Blindheit schlagen und ihre Schrumpfbimmel mit Eiterbeulen verzieren in seinem gerechten Zorn. Solche milde Gabe reicht dann schon, damit in Prallos Kindskop genau solch eitel Sonnenschein herrscht wie vor der Schanze. Also wirft er sofort die Cam an und lässt das Publikum erstmal minutenlang Zeuge davon werden, wie man sich im Hause Wenkle ein Frühstück zusammenrindet. Bald ein halb Dutzend Mal muss der steindumme Tanzbär beide Wedelämmchen zu Hilfe nehmen, um den Arsch von Arschwanst wieder aus dem Sofa herauszustemmen, nur um dann wieder mit aller noch zur Verfügung stehenden Gewalt die Abrissbirne von Arsch in die Polster hineinzuschleudern, dass die freigesetzten Kräfte den Arschkorb ins Genick reißen und das Vogelnest zum Fliegen bringen. Im Laufe der Zeit kommt da langsam aber sicher ein veritables Schleudertrauma zustande, alle kinetische Energie des Abrissbirnentreffers, die Neoch das ranzige Schrottsofa schluckt, zuckt durch den Fettleib und bringt dann oben den Mostkorb ins Schleudern, dem ja längst keine Genick- oder Schultermuskulatur mehr Halt verliehe. Kein Wunder, dass schon die wenigen Minuten körperliche Aktivität, die durch die Frühstücksvorbereitungen erforderlich werden, unseren aufgequollenen Hefeprallo an den Rand der Erschöpfung bringen und ihm körperliche Schmerzen verursachen. Gut, heißt schmerzfrei schlafen kann er ja auch schon lange nicht mehr. Rollo, alle, mit Kaffee kochen und Brötchen schmieren schon heillos überfordert, so lebt es sich also als Fettsack. Bei solchen Gelegenheiten wird zuweilen die Frage laut, warum der arme, dumme Knallkopf diese Anstrengungen, die ihn darüber hinaus immer im denkbar schlechtesten Licht erscheinen lassen, eigentlich nicht erledigt, bevor er die Cam einschaltet. Eine einfache Erklärung findet sich in der Tatsache, dass im arschförmigen Klöterkorb halt einiges durcheinander geht. Es steht fest, dass unser Suppengmobo zwar schon nicht mehr geradeaus denken kann und ein ums andere Mal Sachen übersieht und vergisst vor lauter Fressgier, dass er aber dennoch in dieser Phase in deutlich sichtbarem Hochgefühl schwelgt. Und für den Klobskop ist Hochgefühl untrennbar verbunden mit Anerkennung. Er fühlt sich gut, wenn er ganz sicher sein darf, das Richtige getan zu haben und das Richtige ist eben immer das, wofür er Lob und Anerkennung erfährt. Indem also Hochgefühl und Anerkennung immer gleichzeitig auftreten, konditioniert Bums die sich selber darauf, hier eine Kausalkette zu etablieren. So kommt es, dass er immer, wenn er am frohsten ist, die Cam anhat, damit die Leute das mitkriegen und ihn bewundern. Denn dass es dann einen Grund dafür gibt, ihn zu bewundern, steht für den glücklichen Rainer völlig außer Frage. So kann er ja sein beklopptes Backwerk auch erst dann genießen, wenn er dafür bewundert worden ist. Oder genauer, beneidet, denn eine durch und durch toxische Persönlichkeit wie Rainer hat halt da, wo bei gesunden Menschen die Charakterfestigkeit sitzt, eine stinkende Jauchegrube niederste Gelüste verbaut, die Anerkennung nur in Form von Neid kennt. Genuss nur als Völlerei, Liebe nur als Notzucht und Großherzigkeit überhaupt nicht. Bei genauerem Hinsehen gibt es freilich nichts, worauf irgendein normaler Mensch neidisch sein könnte. Zwei alte Brötchen, die schon bessere Zeiten gesehen haben und eine mittelprächtige Laugenbrezel aus der Großbäckerei, so sehen die Hochlichter des verpfuschten Lebens aus, dass der Schwippschwabbel sich selbst gezimmert hat aus Faulheit, Trotz und einer himmelschreienden Hageldürre, die immer wieder aufs Neue die Frage aufwirft, wann denn Gott der Gerechte endlich Feuer vom Himmel regnen lassen mag oder wenigstens ein paar Kuchenkinder die Backsteine in die restlichen Fenster, überhaupt, die Fenster, dass die milden Temperaturen nach wie vor anhalten, mag ungerecht anmuten, denn so wird Bumsti nach wie vor nachts nicht von der Kälte wach gehalten, sondern nur von den Gebrechen seines von ihm selbst misshandelten Jammerbilds von Arschgestalt. Andererseits sorgte das heitere Wetter halt nach wie vor dafür, dass der dicke, fette Klöterkorb sich der Dringlichkeit der Lage nicht klar und demnach hoffentlich vom ersten Nachtfrost völlig überrascht wird. Dumm genug ist er dafür auf jeden Fall. Dieses Frühstück ist doch der beste Beweis, so gierig versessen darauf, sich die traurigen Weizenkleister-Konglomerate neid zu schüren ist der Fressklitsch, dass er sich erstmal die unbeholfenen Pfoten verbrennt. Egal, das tut der deutlich sichtbaren Heiterkeit keinen Abbruch, das hat er dem Leben abgetrotzt, dass er jetzt um 22:30 völlig unbehelligt in den Trümmern seiner verkrachten Existenz hocken und sich Marmeladebrötchen einpfeifen darf. Jawohl, Marmeladebrötchen und Margarine und Nutter, mal abgesehen davon, dass ein jeder, der Margarine und Nutter aufs selbe Backwerk schmiert, von vornherein und ohnehin fertig hat, darf man durchaus bemerken, dass als Brotbelag ausschließlich Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, die zur Lagerung keiner Kühlung bedürfen. Ob am Ende gar der Kühlschrank kaputt ist, ob womöglich die gesamte Kücheneinrichtung inzwischen hinüber ist, verreckt, wie Rainer selber sagen würde, was selbstverständlich einfach nur lügenrainisch ist, für durch unsachgemäße Verwendung oder einen plötzlichen Anfall von Zerstörungswut kaputt gemacht. Außerdem sind die Semmeln vom Vortag auf der Unterseite schwarz verbrannt. Backwerk in Holzkohle verwandeln war ja immer schon eine Stärke des Planungslords, das konnte er auch schon, als er noch einen herkömmlichen Umluftofen hatte, indem er seine Tiefkühlpizza erst in eine Art überdimensionierten, stinkenden Eishockey-Puck verwandeln und sich dann selbstverständlich doch in das nimmersatte Gesichtsarschloch drücken konnte. Seine Semmeln sind allerdings nur auf der Unterseite verbrannt, also der Partie, die im Umluftofen als letzte schwarz wird. Der Bäckerbommel muss seine Semmeln direkt auf eine sehr heiße Oberfläche gelegt haben, um sie so zu rösten, was den Schluss nahelegt, dass er irgendeinen der vorsinnflutlichen Öfen, mit denen väterchen Frost von den Schanzentrümmern ferngehalten werden soll, zum Aufknispern des Backwerks zweckentfremdet hat, vermutlich aus Mangel an Alternativen. Nicht im Ofen hatte er seine Semmeln, sondern auf dem Ofen, die dumme Lügenprallo, mit welcher Sturheit und Entschlossenheit der eitle, dumme Schandsack die desolaten Verhältnisse in seiner Ex-Küche geheim zu halten versucht, lässt sich möglicherweise auch daran ablesen, mit welch ungewohnter Sorgfalt er diesen Raum vor Einblicken schützt und peinlich genau darauf achtet, dass die Kamera niemals einfängt, was längst alle ahnen, dass die Ex-Küche längst nichts anderes mehr ist als ein Sperrmülllager, ein am Unrat dummer Entscheidungen gekenterter Haufen Abraum mit Loch in der Wand und vermutlich das Dorado der Hausstaubmilben, deren Kot und Leichenteile dem Schanzenlotsan seit Wochen hartnäckig bellendes Husten entlocken. Wenigstens hat er noch ein Essbesteck, wenigstens kann er sich noch halbwegs daran erinnern, wie man eins benutzt. Es ist alles längst egal, so oder so kaputt. Er könnte die Brötchen auch einfach auffressen und mit dem Finger beschmieren, so unmanierlich wie das Ganze er schon ist. Und jedes Mal, jedes gottverdummte Mal, wenn dieser am ganzen ungeschlachten Arschgebirge von Fettleib vor Gier schon zitternde Prallsack sich was zu fressen ins Gesichtsarschloch schiebt, muss er dabei die schielenden Schweinzeuglein so weit aufreißen, wie die Arschbacken seines Arschgesichtes das überhaupt noch zulassen. Normale, gesunde Menschen führen das Essen zum Munde, Bumsti schiebt das Gesichtsarschloch so nah an den Trog, wie die Wampe es erlaubt, das ganze Arschgebirge gerät in Wang und drängelt sich dem Essen entgegen. Rollo, alle, so würde es aussehen, wenn Rainerle sich zum Küssen anschickte, wenn denn ein Wesen auf der ganzen weiten Welt verblieben wäre, solches zu erdulden. Kaum sind die Brötchen weniger verzehrt als verschlungen, inhaliert, durch die fahrigen Zuckungen des Arschkonglomerats absorbiert, stellt sich zwar leichtes Unwohlsein ein, so was kommt davon, wenn man das Kauen vergisst und einfach einschiebt, als wäre man eine besonders hässliche und dumme Ente, aber es macht sich doch die Selbstzufriedenheit breit, die aufgeräumte Stimmung, in der unser Speckwippo sich bereit findet, zum Volke zu sprechen. Besonders schön dabei das sekundenlange Schweigen, während der Spatzenhörn versucht, eine Erklärung für den neuerlichen Witchband zu erinnern. Und mit erinnern ist selbstverständlich erlügen gemeint. Nur in Ermangelung einer Lüge landet er dann bei der Wahrheit. Die Leute sagen ihm ja immer, wie kreativ er sei. Aber natürlich sind letzten Endes ja nur die Hater schuld an allem, wie ja auch die Hater schuld daran sind, dass der Schandschwabbel nicht die gebührende Unterstützung erfährt. Und mit Unterstützung ist selbstverständlich Geld gemeint. Denn darum geht alles letztendlich. Die Abos können ihm gestohlen bleiben, Geld muss her. Und dass er keins hat, das sind die Hater schuld. Nicht seine Dummheit, nicht seine Verschwendungssucht, nicht seine gotterbärmliche Faulheit. Nein, die bösen Hater sind's. Kannst dir wirklich alles nicht mehr ausdenken, Gott verdomme.